Willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Ich bin Fleming. Ich bin Oliver. Und wir haben heute ein volles Sanatorium-Haus. Denn wir haben heute auch die qualifizierten Leute von Lichtblick mit dabei. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr denn? Ich bin Maria. Ich bin Katharina. Ich bin Sophie. Ich bin Johann. Guten Tag. Hallo. Moin. Ja. Gut, ja, wir haben heute auch wieder einiges vor. Ne? Wir wollen heute ein bisschen über den Film reden, den wir diese Woche gesehen haben. Wir hatten ja wieder nichts zu tun und sind ins Kino gegangen. Und wir wollen nochmal ein bisschen unser ganzes Semesterthema einfangen. Zu Ende bringen praktisch. Zu Ende bringen quasi, denn das ist ja leider jetzt schon die letzte Folge vor den Ferien. Man könnte sagen, um einen Witz zu recyceln, unsere Reihe hat das Zeitliche gesegnet. Das ist schon sehr lustig. Habt ihr den vorher abgesprochen? Nein. Naja, auf jeden Fall ist das heute unser Staffelfinale. Genau, also es läuft ja quasi wie in Großbritannien. Wir haben auch nur 6 Folgen. Naja, fangen wir doch einfach an mit dem Film, den wir gestern gesehen haben. Mit dem Film, den wir gestern gesehen haben, genau. Den ihr gestern gesehen habt. Ich ja, war nicht da. Du hast ihn nicht gesehen. Ja, willst du sagen? Ja, wir waren in der Sneak Preview und wie wir uns das vorher schon irgendwie gedacht haben, lief der neue Film Ted, welcher bei uns im August startet erst. Ja. Geschrieben von Seth MacFarlane, ne? Dem Family Guy. Der ja auch Ted gesprochen hat. Also ja. Er ist auch die Stimme. Ja, er war pervers. Ja, willst du in den Inhalt? In den Inhalt? Warum muss ich den Inhalt gehen? Ja, machen wir mit dem Inhalt. Also immer in den Inhalt gehen. Ach ja, ich bin ja der Typ für den Inhalt. Du bist unsere Exposition. Was bitte? Also... Ein Junge hat einen Teddy und wünscht sich, weil er keine Freunde hat, dass der Teddy lebendig wird. Der Teddy wird lebendig und zieht mit ihm dann als Buddy sozusagen jahrzehntelang durch die Gegend und die hängen einfach nur rum und kiffen rum. Das ist eigentlich so im Wesentlichen, glaube ich. Und sie kriegen ihr Leben nicht in die Gänge. Also der Mann, nicht der Bär. Der Bär hat ja kein Leben, das er in die Gänge kriegen müsste. Das ist so, glaube ich, im Wesentlichen die Handlung, oder? Ja. Ja. Und möchte gerne heiraten. Und eine Freundin, aber dazu muss er erstmal sein Leben in die Gänge kriegen. Also eine ganz, ganz dolle und ganz, ganz innovative Komödienhandlung. Ich höre deine Ironie. Ja, das war also wirklich, also ich hätte niemals mit den Verwicklungen dieses Films gerechnet. Narrativ richtig begeistert. Aber das wollte der Film auch gar nicht erreichen. Nee, richtig, das wollte er nicht erreichen. Ich fand ihn auch gut. Er wollte witzig sein und... Ja, also mein Humor hat er voll getroffen. Ich fand ihn total witzig. Wie sehen das die anderen, welche den gesehen haben? Auch so. Ja, also die Dialoge waren auf alle Fälle lustig geschrieben und das war auf alle Fälle auch witzig, aber auf der inhaltlichen Ebene ist da natürlich jetzt nicht so der Wahnsinn, wenn man irgendwie mehr erwartet, als nur unterhalten zu werden. Aber will man nicht von einer Komödie generell nur unterhalten werden? Also von so einer Komödie dieser Art? Ja, von so einer Komödie dieser Art schon, ja. Wenn wir den Trailer gesehen haben, wusste ich auch, dass der Film Stuss ist. Also ich habe den Trailer vorher noch nicht mal gesehen. Ach so. Ich kannte also keinen Gag aus dem Film. Also die witzigsten Gags waren von dem Trailer. Aber. Ja, dann war Kinosaal am Beben. Ja, es war schon. Also, wie gesagt, ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Was lässt sich über den Film sonst noch sagen? Außer, dass er witzig war. Hast du den Film auf Deutsch gesehen? Nein, auf Englisch. Auf Englisch. Nein, wir fanden ihn witzig. Aber ich würde das nicht unbedingt kritisieren, dass er keine Handlung in dieser Welt hat. Der Film funktioniert auf seiner Ebene. Also, bei mir hat er nicht funktioniert, weil ich fand ihn nicht so witzig. Es war nicht unbedingt so mein Humor. Vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung, ich weiß es nicht. Also, ich muss es jetzt doch sagen, ich fand ihn zu lang. Also, ich war ja 100 Minuten, das ist ja nicht lang für einen Film, aber irgendwie hat es nicht hergegeben. Irgendwie war das nachher ausgelutscht, so ein perverser Bär. Das war irgendwann, kannte man den Witz, fand ich jetzt so. Aber sonst, wie gesagt, also lohnt sich auf jeden Fall. Also ich empfehle dich noch durchaus. War nett. Ja. Wollen wir zum nächsten Thema irgendwie oder will noch jemand... Irgendwas zu dem Film sagen? Ja, ich weiß nicht. Also am Ende kommt ja noch die Entführung und ich glaube, dass... Das war jetzt das Spoiler. ja, also das kommt doch eigentlich nur deshalb, weil der Film sich nicht so richtig trägt. Wenn das ein brennendes Thema ist, könnten wir das ja ans Ende packen, so als Spoiler-Diskussion. Wobei man sagen muss, dass wir fast jeden Film gespoilert haben. Mhm. Aber seien wir ehrlich, bei Ted zu spoilern macht ja, nichts, weil man erwartet das. Also es ist tatsächlich so, man wartet die ganze Zeit drauf, dass diese Entführung mal passiert. Und dann passiert sie nachher eine Viertelstunde vor Schluss und man sagt, nur endlich. Ich habe es auch kommen sehen. Ja, also man konnte sie nicht kommen sehen. Also wer von der Entführung überrascht war, der hat irgendwie was nicht verstanden. Der hat noch nicht so viele Filme gesehen. Ja, keine. So weit würde ich nicht gehen. Ja, doch, ich glaube, das ist, kann man doch. Gut, also aber jetzt zum... Kennt denn einer von euch Family Guy? Kann man den Humor der beiden, also den Film und Family Guy vergleichen? Weil ich kenne Family Guy nur wenig, mag den Humor überhaupt nicht von Family Guy. Doch, also Family Guy, er geht in eine ähnliche Richtung, aber er ist nicht so... Stumpf? Doch, stumpfer. Er ist stumpfer. Der ist noch stumpfer? Ja, ja. Stumpfer. Doch, er ist stumpfer. Das hier war ja... Doch, er ist vergleichbar. Tja. Ja. Das war dein Ted. Das war das Ted. Den ich mir nicht ansehen werde, glaube ich. Also ich gucke ihn vielleicht nochmal auf Deutsch. Jetzt nicht, weil ich ihn so wahnsinnig hammermäßig fand. Um den Vergleich zu haben? Ja, den Vergleich haben möchte, genau. Also die Stimme von Bären finde ich schon klasse. Ja, dann lass uns doch nochmal das eigentliche Thema dieses Podcasts jetzt mal bemühen und nochmal ein bisschen unser Programmrevue passieren lassen und gucken, wie das mit der Zeit im Film denn jetzt so aussieht. Vielleicht könnte ja jeder eine kurze Stellungnahme geben, wie er dieses Semester erlebt hat. Im Vergleich auch zu anderen Semestern, so ganz kurz ein paar Worte. Für mich war es das erste richtige Programmreihe und mir ist es schon mal sehr gut gefallen. Warum? Weil ich die Filme mit ausgewählt habe und ich manche auch zum ersten Mal auf der Leinwand gesehen habe und welche auch gerne auf der Leinwand gesehen habe. Und weil es sehr viele unterschiedliche Filme waren und sehr viele technische Innovationen waren. Von Russian Ark bis Le Ball. Ja. Willst du mal weitermachen? Ja, ich fand das Semester auch sehr toll. Also kann man ja vorher schon ungefähr sehen, wie sich so eine Reihe so formiert, wenn die fertig ist. Aber auf der anderen Seite kannte ich ja auch bestimmt die Hälfte der Filme nicht, so in etwa. Und war eigentlich von keinem Film irgendwie enttäuscht, muss man vielleicht sagen. Also waren sehr viele schöne Überraschungen mit dabei, fand ich. Wie Wanda, den ich ziemlich toll fand, auch in Bezug auf unsere Reihe. Aber auch Filme, die ich jetzt nicht hundertprozentig umwerfen fand, wie Russian Ark, haben sich einfach wundervoll in dieses Konzept eingepasst. Und war einfach eine schöne, also runde Sache, die auch irgendwie intuitiv für mich einfach stimmte. Also ich hatte jetzt auch nicht im Nachhinein das Gefühl, dass wir da einen Film drin hatten, der da überhaupt nicht reinpasste. Was mich allerdings ein bisschen schon mitgenommen hat, war die Sache mit Die Hütte der vergessenen Träume. Der Patzer, dass sie da die 2D-Version hatten, was den Film für mich völlig wertlos gemacht hat. Und als zweites dann, dass wir am liebsten Cut-Off jetzt gar nicht gezeigt haben. Weil... wir ja relativ wenig hatten, was wirklich auch in einer anderen Zeit angesiedelt ist. Es gab keine Filme, welche in der Vergangenheit gespielt haben. Nein, wir hatten ja Back to the Future zum Beispiel. Ja. Der spielt halt in der Vergangenheit, aber immer quasi von der Perspektive der damaligen Gegenwart aus. War Mix Cut-Off wäre nun mal ein Film gewesen, der wirklich auch versucht, mit einer gewissen Art von Realismus, nehme ich doch mal an, den Wilden Westen irgendwie so naturalistisch darzustellen. Also einfach in eine andere Zeit gesetzt ist. Genau. Ja, stimmt, das hatten wir... glaube ich gar nicht jetzt. Gut, Lady Chatterley, den habe ich ja leider auch verpasst. Lady Chatterley, doch Lady Chatterley, ja. Obwohl Lady Chatterley ja in sich irgendwie relativ zeitlos war, weil der relativ wenig auf die Zeit eingegangen speziell ist. Also die viktorianische Zeit echt sehr wenig nur im Fokus gesetzt hat. Tatsächlich ja mehr mit Natur gelebt hat und so ist. Ja, ist auch schwer, über einen Film zu reden, ohne ihn gesehen zu haben, leider. Aber ich stelle mir das einfach so vor, dass der noch relativ gut die Reihe ergänzt hätte. Und das fand ich schade. Die Alternative war ja dann auch nicht so verkehrt, fand ich eigentlich. Also das war so mein Film dieses Semester eigentlich. Mhm. Also überraschenderweise. War also Wayne und Lucy. Ja. Ja. Ist auch ein schöner Film, ja. Ist wirklich ein schöner Film, ja. Ja, und bei Lady Chatterley finde ich eigentlich schon, dass er auch die Zeit ein bisschen zeigt. Weil, also durch das Verhältnis von dem Mann und der Lady... Chatterley? Ja. Also zwischen... Genau, also so ein Verhältnis, so ein strenges Verhältnis hätte man heute vielleicht nicht mehr. Ja. Und heute könnte man eher über Sexualität sprechen und so weiter. Ja, stimmt schon. Die Umgangsform. Ja, die Umgangsform, die Geschlechterrollen auf jeden Fall. Genau, und dann merkt man es natürlich auch an der Einrichtung und an diesem coolen Auto, was er da fährt. Ich wollte auch nicht sagen, dass der gar nicht... auch auf die Zeit hinweist. ...gar nicht viktorianisch ist, aber... halt wenig für so einen, also er ist kein Kostümfilm. Ja, das stimmt. Das hatten wir in Russian Ark ein bisschen. Da hatten wir es ein bisschen mit Därchen und völlig wuselig, also temporal wuselig, nicht visuell wuselig. Also der ist ja durch die Zeiten gesprungen und lief ja auch unlinear. Der hat ja auch was sehr Ausgestelltes, so. Ja. Also was... man möchte vielleicht nicht ganz sagen theatralisch, weil der halt diese atmosphärische Wirkung auch hat. Mhm. Und diese dieses Eintauchen in so eine Art von Zeitstrom praktisch. Mhm. Aber trotzdem ist da ja eine Künstlichkeit. Es ist so eine Art, der Film ist ein Museum. Ja. Also es ist so. Also sehr museal. Man fühlt sich wie im Museum, wenn man guckt. Ja, ja. Ja, was auch super spannend ist, gerade für die Reihe. Haben wir auch drüber gesprochen, über Russian Ark, finde ich. Ja, auch der hat die Reihe sehr gut ergänzt. Hat mir auch sehr gefallen. Naja, egal, ich rede die ganze Zeit schon, ich bin gar nicht dran. Wer will weitermachen? Was ich persönlich gut fand, wobei das vielleicht gar nicht relevant ist, aber im Vergleich zum Semester davor war es einfach freundlicher, auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt so gewollt war, aber die Filme waren nicht so düster, nicht so lang, was gerade im Wintersemester davor eben noch eins draufgesetzt hat, dass das eben immer so dunkel war, wenn man fertig war. Und da fand ich dieses Semester ziemlich angenehm, dass die Filme kürzer waren. Und mein Highlight war Before Sunset, von den Filmen, die ich noch nicht kannte. Man sollte erwähnen, das letzte Semester waren Skandalfilme, also ganze Programmreihe. Ja, und das waren natürlich teilweise echte Mammutsitzungen da, also Filme, die lange gehen. Man muss sagen, im Winter war es auch dunkel, als wir angefangen haben. Von daher war es nicht so überraschend, dass es dunkel war, als wir rauskamen. Es wäre gruselig gewesen, wie der Tag gewesen wäre. Aber also bei einigen Filmen war man nicht weit davon entfernt, wieder im Licht rauszugehen. Welcher war denn so lang? Hier, Die letzte Versuchung Christi. Letzte Versuchung Christi. Wie lang ist der denn? Also gefühlt weit endlos. gefühlt endlos. 5 Stunden. Furchtbar lang. Nein, ist keine Ahnung, der ist 3 Stunden lang oder so. 190 Minuten. Ah, okay. Das ist schon ein langer Film. Vor allem ist auch ein langweiliger Film. Gefühlt dann auch ziemlich, ja. Aber unabhängig von Salo könnten wir vielleicht noch etwas über Zeit reden. Ja, ich fand das Thema Zeit wirklich gut für Filme, weil ich kannte ein paar von den Filmen schon, aber ich habe mir noch nie die Gedanken darüber gemacht, dass Zeit da so ein Thema drin spielt. Und ich fand das echt mal interessant, darüber dann noch nachzudenken, während man den Film sieht. Und ein gutes Thema, ja. Dein Highlight? Dein Lieblingsfilm vom Programm? Kann ich nicht sagen. Gab mehrere. Waren eigentlich alle gut. Na, egal. Ja, viele. So, dann haben wir noch eine Person, welche noch keinen... ja, also insgesamt fand ich das Programm auch stimmig. Und also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ob das alles so hinhaut und ob das die Filme so gut harmonieren miteinander. Und am Ende bin ich doch recht glücklich mit dem Programm und finde, dass es doch recht gut funktioniert hat und bin positiv überrascht. Also wir hatten ja Filme, die die Zeit eher technisch beleuchten und dann hatten wir welche, die sie inhaltlich beleuchten und das alles zusammen, da dachte ich mir, könnte chaotisch werden, aber es hat doch gut funktioniert, fand ich. Und ja, mein Highlight, habe ich ja schon gesagt, das war eigentlich gar nicht geplant. Lady Chatterley hat mir auch sehr gut gefallen, das kann ich auch nochmal erwähnen. Ja, aber eigentlich waren alle Filme gut. Kann ich, mir fällt jetzt kaum einer ein, wo ich mir dachte, nee, da war total daneben gelegen. Ja, ich finde mit dem, was du gesagt hast, mit dieser Vielseitigkeit des Programms, können wir gleich noch weiter zu dem kommen, finde ich, ist eine gute Überleitung jetzt zu treffen zu dem Thema Zeit und Film generell, dass wir ja am Anfang uns überlegt hatten, ob das jetzt sich bewahrheitet hat nach dem Gucken des Programms. Also dass wir gesagt haben, Zeit ist im Film quasi schon inbegriffen. Der Film lebt immer davon, dass er Zeit irgendwie, dass er mit der Zeit lebt. Das ist so, ja. Ja. Darauf kann man nicht aufbauen, weil wir stimmen ja alle zu. Ja, scheiße. Muss ja jemand das dagegen sagen. Oder das ein bisschen jetzt drin rum. Ja, ich glaube, das Problem an dieser Fragestellung ist die Pluralität, die wir ja auch in dem Programm quasi ablesen können. Ja, ja. Man kann Zeit überhaupt nicht auf diese eine Dimension, stimmt, also diese eine Koordinate in einem Film irgendwie reduzieren. Richtig, richtig. Weil sie immer mehrmals vorhanden ist. Mhm. Zeit vergeht ja jetzt ja für jeden Zuschauer irgendwie anders. Also du hast einmal die Zeit quasi, die in dem Film aufgewendet wird, die Zeit, die während des Drehs aufgewendet wurde, die Zeit, die der Zuschauer aufwendet, wenn er das sieht. Mhm. Also Erzählzeit gegen erzählte Zeit. Gefühlte Zeit, die subjektive Wahrnehmung. Wenn jemand schon ganz himmelig auf seinem Stuhl sitzt und immer auf die Uhr guckt, dann hat er andere Zeitwahrnehmung als jemand, welcher vollkommen besinnungslos und fast in Ohnmacht fallen, nur was sich den Bildern hingibt. So ganz extrem. Ja, ich kann es mir vorstellen, was du meinst. Hast du in vielen Filmen auch Zeit als Narrative? Ja, so wie in Back to the Future oder so. Oder in High Noon, könnte man sagen. Ja, auch da. Oder wie bei Momo direkt als Thema an sich im Film. Die gestohlene Zeit. Oder Zeit als Momentaufnahme, als Zeitgeschichte. Oder eben Filme, die quasi ohne Zeit funktionieren. Das Gefühl geben, so wie der Chatterley, der ja irgendwie in dem Zeit nicht richtig vergeht. Also da ist ja Zeit kein Element drin. Also das sind ja endlose Naturaufnahmen teilweise, die mir sehr gut gefallen haben, die aber irgendwie einen völlig vergessen machen, dass Zeit vergeht, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr da zustimmt. Ich hatte den Film, obwohl das war tatsächlich ein Film, wo ich selten auf die Uhr geguckt habe. weil der Film einfach untemporär war. Man hat sie nicht wahrgenommen, die Zeit, aber sie ist ja trotzdem vergangen, die Charaktere sich angenähert haben. Mm, ja, also, schon. Also, man muss sich ja erst die Beziehung vertiefen. Da ist es ein Prozess drin, temporärer narrativer Prozess, weil es ist irgendwie die erlebte Zeit. Ist irgendwie nicht so. Also am meisten so erlebte Zeit wahrgenommen habe ich wirklich in Wanda, muss ich sagen. Ja. Das fand ich aber in Wendy und Lucy noch besser gelungen eigentlich. Mhm. Ja, also ich finde, die passen schon relativ gut in so eine ähnliche Kategorie. Ja, nur dass mir Wendy und Lucy dann eben besser gefallen hat, weil obwohl der Film trister, ich weiß nicht, ob er noch trister war als Wanda. Nee. Ich fand den konventioneller als Wanda auf jeden Fall. Er war näher irgendwie als Wanda, fand ich. Also emotional näher am Zuschauer. Also man konnte Wendy irgendwie... Man konnte sich besser identifizieren. Ja. Das liegt aber auch an der Nähe zum Charakter. Wanda sucht ja nun nicht die Nähe... Der Kamera, das stimmt schon. ...zum Charakter in dem Sinne, dass man den Charakter verstehen soll und sich einfühlen soll. Mhm. Das ist die Schwierigkeit dann des Zuschauers, einen Zugang für den Film zu finden. Ja. Der Zugang von Wanda ist ja auch eigentlich so das Hauptproblem des Films. Es wird ja quasi wieder projiziert auf den Zuschauer dann. Ja. Natürlich ein bisschen schwer, jetzt aus der Entfernung über die ganzen Filme zu reden, aber... Ja, ist ja teilweise schon fast 3 Monate her, ne? Ja. Ja, aber ich fand auch insgesamt eine sehr gelungene Reihe. Haben wir gut gemacht. Thumbs up. 2 Thumbs up. Gut. Dann wäre jetzt ja vielleicht mal ein Zeitpunkt zu fragen, wie es den Zuschauern eigentlich gefallen hat. Ja, gute Idee. Schreibt uns eure Meinung an blickkontakt.bb@live.de. Und wie immer sage ich es nochmal aus irgendeinem bescheuerten Grund: blickkontakt.bb@live.de. Alles, was euch einfällt zu dieser Reihe oder zu irgendwas anderem, ob ihr sie gesehen habt oder nicht, unser Programm ist immer noch auf der Homepage zum Nachlesen. Aber bevor wir jetzt gleich zu Ende kommen, können wir nochmal in die Runde fragen, ob ihr sonst noch irgendwas Tolles gesehen habt jetzt die letzten Tage. Oder gelesen habt, so in puncto Filmkultur oder dergleichen. Ich habe vielleicht was gesehen, aber das fand ich nicht gut. Das macht ja nichts, umso besser. Ich habe sogar 2 Filme gesehen. Am Sonntag habe ich Ziemlich beste Freunde endlich im Kino gesehen, nach 27 Wochen. Ein super Film, wenn ich nicht sofort weiterempfehlen kann. Geht ins Kino, sodass wir die 9-Millionen-Marke knacken. Also der Film hat es verdient. Ein richtig gutes Erzählkino. Habt ihr den schon gesehen? Nee. Ich habe ihn schon gesehen, ja. Ich habe keinen Lust, ihn zu sehen. Bin ein bisschen zwiegespalten. Weil er nicht intellektuell im Verkopf ist? Ich finde... Der war... Das ist eine Fangfrage. Der hatte Herz, der Film. Herzhaft. Ja, der ist ja auch ganz süß. Sagen wir mal so. Aber Herz mag er nicht so. Ja, Alex steht nicht auf Herz. Nee, doch, ich stehe schon manchmal auf Herz. Ich bin ja auch ein ziemlich emotionaler Typ eigentlich. Ich bin auch ein ziemlich emotionaler Typ. Was mich an dem Film einfach stört, ist, dass der in allen Punkten auf Nummer sicher geht. Das ist mir einfach ein bisschen zuwider. Und der bietet sich auch so diesem besonders wertvollen Film an. Also er ist so butterweich gespült, oder was? Ja, ganz am Ende gibt es dann auch die Szene, wo dann plötzlich der Echte da steht, mit dem besten Freund am Rollstuhl und so. Das ist aber nicht kitschig gewesen. Das war einfach, damit man wirklich gesehen hat, dass es eine wahre Geschichte ist. Das wurde auch schon bei anderen Filmen gemacht. Das ist der erste Satz des Films. Dieser Film basiert auf einer wahren Geschichte. Und es wird hinten und vorne wird das wieder reingedröselt. Ja, und wenn man dann nochmal die echten Menschen sieht, finde ich das nicht verkehrt. Das haben manche Biografieverfilmungen auch gemacht. Russischer Sommer mit Leo Tolstoi, das fand ich optimal, dass sie es eingebaut haben. Den kenne ich nicht. Ja, super Film. Gut, du hast noch einen Film gesehen. Ja, Fast Food Nation. Spielfilm über die Esskultur und Fast Food in Amerika. Mhm. Klingt nicht so lecker. Ja, ein bisschen provokant, ein bisschen banal. Mhm. Interessante Erzählweise, weil der Film keine richtige Hauptdarsteller hat, sondern im Zentrum ist wirklich nur diese Fleischproduktion. Hat er auch so einen Super Size Me Charakter? Nee, ist ein Spielfilm und ist von Richard Linklater, also der hat ja auch Before Sunset gemacht. Ja. Und sonst kenne ich von ihm auch sehr gute Filme und dieser Film hatte das Potenzial, aber irgendwie hat er nicht ganz gezündet, weil er eben manchmal ein bisschen zu mit der Holzhammer-Methode was dargelegt hat. Auch diese überdramatische Musik bei Ziemlich beste Freunde. Ja, kommt nicht drüber hinweg. Ich finde, der Film hat einfach, also ich fand so bis zur Hälfte fand ich ihn wirklich richtig toll. Also ich fand vor allem diesen Anfang großartig, der so schön diese erwartbare Stimmung durchbricht. Aber warum kann der Film das nicht einfach dabei sein lassen? Warum muss der auch immer diese komischen, ja teilweise schon eher witzigen Momente immer wieder kontrastieren mit so einem melodramatischen Moment mit dröhnender, dröhnender Pianomusik? Das ist einfach nur so ein Hinkalkulieren auf den Status quo. Diese Art von Film, die man da erwartet. Und ich, das ist also ich war überhaupt nicht irgendwie jetzt. Gratulierst du gleich? Ja, vielleicht. Ich fand es einfach so ärgerlich, weil ich wirklich bereit war, diesen Film zu lieben. Aber ich konnte es einfach nicht. Es ging einfach nicht! Also die Pianomusik, muss ich dir recht geben, war an manchen Stellen zu überbetont, aber sonst bot der Film ja hauptsächlich klassische Musik und moderne Popmusik, was immer sehr schön im Kontrast war. Und. Okay. Gut, habt ihr noch irgendwas? Also gesehen. Ich habe den Film auch gesehen, ich mochte ihn gern. Und was sagst du zur Musik? Jetzt? Ja, ich habe auch Herz. Und was sagst du zur Musik? Fand ich gut. Ich habe auch Herz, ja? Nein, hast du nicht. Ich kann mich filmen, dann immer den ich in Tränen, in strömenden, also, im, also in meinen eigenen Säften, also in meinem. Welchen? Erzähl jetzt nichts. In der späteren Folge werde ich meine Liste mit meinen persönlichen Tränendrüsenrückfilmen aufstellen. Okay. Dann, oder wenn ihr typische Tränendrüsenrückfilme habt. Aber ohne es zu spoilern, weil Tränendrück, oh, am Ende habe ich so geheult, ist ja schon ein deutlicher Spoiler. Ja. Weil dann könnte man drauf schließen, die eine Person stirbt oder sie kommen nicht zusammen, es ist kein Happy End, das ist doof. Ja, kommt drauf an, was du schaust. Sie kommen zusammen und es ist ein Happy End, man kann ja trotzdem weinen. Nee, ich weiß nicht. Ja, weil man dir das nicht gönnt, oder was? Weil man kein Herz. Hey. Ach, aus Freude war. Ja, aus Freude. Also eins kann ich eben auch noch pimpen, weil in der Arte-Mediathek jetzt immer noch für 3 oder 4 Tage die neue Durch-die-Nacht-Folge steht. Mhm. Und zwar sind da John Landis und Terry Gilliam in London. Mhm. Und das ist, wo wir heute schon beim Thema Humor waren, das war jetzt genau mein Humor, das sind einfach nur zwei ältere Herren, die einfach völlig fertig sind mit der Welt praktisch und einen geschmacklosen Witz nach dem nächsten reißen. Und das ist einfach nur herrlich. Vor allem, wie sie sich da auf den Londoner Friedhof tunneln. Aber Humor ist bei dir geschmacklose Witze. Weißt du, du hast keinen Geschmack. Das kommt darauf an, wer die Witze reißt. Aber wenn das John Landis und Terry Gilliam machen, okay, dann die beiden stehen ohnehin so auf meiner Liste der Leute, mit denen ich gerne mal was essen würde. Auf jeden Fall ist es herrlich. Also schön. John Landis hat ein paar sehr schöne Anekdoten auf Lager mit Michael Jackson und Billy Wilder und so. Und ganz zum Schluss gehen sie dann in so ein abstraktes Museum und sogar Terry Gilliam macht sich über die abstrakte Kunst lustig, was schon einiges heißt dann. Vielleicht gucke ich mir das mal an. War sonst noch wer im Kino? Hast du noch irgendwas gesehen? Ich habe noch was gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich dazu viel sagen kann. Versuch's doch. Also, ich habe den Marilyn-Film gesehen. Der läuft ja im NW-Filmfestival. Und ja, fand den ganz schön. War auch gutes Unterhaltungskino. Der ging halt nicht so wahnsinnig in die Tiefe oder so, aber ja, man hat den Charakter der Marilyn schon erleben können und war auch eine gute Schauspielerin. Das ist übrigens dieselbe, die auch in Wendy und Lucy spielt. Mhm. Und Michelle Williams. Genau. Macht ja eigentlich immer einen guten Job. Die macht einen guten Job, ja. Schon in Dawson's Creek. Genau. Dafür bin ich zu jung. Endlich wieder, mit dem ich bei Dawson's Creek reden kann. Hey, ich habe alle Staffeln auf dem Fall. Ja, ich auch. Das ist hier bloß los. Und am Sonntag habe ich noch einen David Lynch gesehen. Welchen? The Straight Story. Das fand ich auch ganz witzig. Das ist die, wo der Typ auf seinem Trecker durch die Gegend fährt und seinen Bruder besuchen fährt. Mhm. Das ist auch eine interessante Geschichte und mit einem ja, wie nennt man solche Charaktere? Ein bisschen ziemlich exzentrische Leute. Exzentrisch, ja, und aber irgendwie herzergreifend. Am großartigsten finde ich diese Frau, die völlig traumatisiert von dieser Kuh steht. Ja. Das ist das Großartigste an dem Film, finde ich. Nee, das war gar keine coole Sauerbro. Was war das noch? Also, wenn ihr uns sagen könnt, was das für ein Tier war in Straight Story von David Lynch, dann schickt uns eure Mails an blickkontakt.pb@live.de. Das geht übrigens auch als Voicemail. Ne? Auch, das hat er auch gar nicht gesagt. Auch als Voicemail darf man, also man kann auch ihr könnt auch das Tiergeräusch als Voicemail hierher schicken. Und wir müssen das erraten. Wir erraten das dann in einem Sommerspecial. Und für das geilste Tiergeräusch gibt es von uns einen Preis. Eine Flasche Wein? Nein, wir verraten nicht, was das Preis ist. Es ist ein geiler Preis. Okay. Obwohl ihr ja immer mehr Stimmen hört mittlerweile, also in diesem Podcast meine ich jetzt nicht, nicht privat. Weißt du das? Das kann man auch nicht sicher sein. Ich glaube, wenn man uns lange genug zuhört, dann hört man auch Stimmen. Dito. Oder falls ihr sonst irgendwas Schönes gesehen habt jetzt, was gerade so im Kino läuft und ihr wollt uns einfach nur eure Meinung dazu sagen. Dann, damit wir uns den auch angucken und dann den zerreden können. Dann verpflichtet ihr uns praktisch auch ins Kino zu rennen. Genau. Na gut. Ja, dann sollten wir jetzt vielleicht unseren Plan für die kommende Zeit mitteilen. Also unser reguläres Programm beginnt ja erst im Oktober. Ist ja lange hin. Und dann werden wir auch wieder jede Woche oder alle zwei Wochen mit einer Folge für euch da sein. Bis dahin allerdings können wir das nicht, weil wir nicht alle hier am Ort sein werden. Stattdessen werden wir mit mehreren Specials euch über diese Durststrecke hinweg helfen. Und zwar ungefähr einmal im Monat. Ja, und wenn ihr da schon Ideen habt für Themen oder so, Sachen, die wir dann da abfrühstücken sollen, dann Literatur steht ja immer noch im Raum so. Ja, vielleicht schaffen wir es ja endlich mal wieder in tiefergreifende Themen einzusteigen. Ja, da so rein so ein bisschen. So. So, plupp. Markus, mal sehen. Ja. Bis dahin. Könnt ihr uns finden auf unserer Homepage. Wer weiß die Homepage? www.lichtblick-kino.de. Das ist richtig. Oder ihr könnt uns auch finden auf Facebook. Und auf StudiVZ. Verdammt, das war meins. Und auf Twitter. Haben wir noch was? MySpace? Nein. MySpace? Wir haben eine Last.fm-Gruppe. Last.fm? Last.fm. Und wir haben eine Vimeo-Seite, wo ihr auch immer übrigens unsere Folgen finden könnt in der Form eines illustrierten Videos. Außerdem auch diverses Extramaterial. Ne? Also Special Features. Sozusagen. Dann wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Zeit bis dahin. Ja, und wir sehen uns dann. Wir hören uns dann. Ah ja, hören. Was ist das dann? Im August erst wieder wahrscheinlich. Auf jeden Fall einen schönen Sommer erstmal. Vielleicht wird sich auch das Wetter endlich entsprechen. Vielleicht ist es auch überall anders entsprechend, nur hier in Paderborn regnet es dauernd. Schickt uns euer Wetter an blickkontakt.pw@live.de. Mit Foto bitte. Und das schönste Foto kriegt von uns auch einen Preis. Ja? Wir haben es ja. Wir haben es ja. Oder? Ja. Gut, raus damit. Ja, dann bis dann, würde ich sagen. Ja. Tschüss. Ciao. Wiedersehen.